Abschnitt 3 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel: Etwas von der Nordsee, Teil 2. Bezüglich der dem deutschen Küstengebiete der Nordsee zugehörigen Schiffe mögen hier einige genaue Mitteilungen gemacht werden. Dieselben sind der Statistik des Deutschen Reiches entnommen und gelten für den 1. Januar 1897. An diesem Tage waren in den Häfen des gesamten deutschen Nordseegebietes beheimatet 2043 Segler mit 550.258 Registertonnen Brutto-Rauminhalt, 737 Dampfer mit 1.200.348 Registertonnen Brutto-Rauminhalt, zusammen 2780 Seeschiffe mit 1.750.606 Registertonnen Brutto-Rauminhalt. Auf die einzelnen Teile der Nordseeküste verteilen sich diese Zahlen wie folgt: Nordseeküste Schleswig-Holsteins 383 Segler mit 16.985 Registertonnen brutto, 29 Dampfer mit 10.608 Registertonnen brutto, zusammen 412 Schiffe mit 27.593 Registertonnen brutto. Hamburg und die zu diesem Freistaat gehörigen Häfen 430 Segler mit 205.842 Registertonnen brutto, 388 Dampfer mit 764.146 Registertonnen brutto, zusammen 818 Schiffe mit 969.988 Registertonnen brutto. Provinz Hannover und zwischen Elbe und Wesergebiet 422 Segler mit 17.843 Registertonnen brutto, 51 Dampfer mit 30.468 Registertonnen brutto, zusammen 473 Schiffe mit 48.311 Registertonnen brutto. Freie Stadt Bremen 221 Segler mit 199.982 Registertonnen brutto, 218 Dampfer mit 369.072 Registertonnen brutto, zusammen 439 Schiffe mit 569.054 Registertonnen brutto. Großherzogtum Oldenburg 219 Segler mit 78.063 Registertonnen brutto, 19 Dampfer mit 11.303 Registertonnen brutto, zusammen 238 Schiffe mit 89.366 Registertonnen brutto. Provinz Hannover und zwischen Emsgebiet und Regierungsbezirk Aurich 365 Segler mit 31.010 Registertonnen brutto, 23 Dampfer mit 3.305 Registertonnen brutto, zusammen 388 Schiffe mit 34.315 Registertonnen brutto. In Betreff der Schiffsunfälle, welche etwa durchschnittlich in Jahresfrist auf der 295 Seemeilen langen Küstenstrecke des deutschen Nordseegebietes stattfinden, geben die Mitteilungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes ebenfalls interessante Aufschlüsse. Die Aufstellung für das Jahr 1896 weist aus 51 Strandungen, 7 Kentern, 5 Sinken, 65 Kollisionen, 37 andere Unfälle. Zusammen 165 Unfälle. Der Verlust an Schiffen betrug 31, Verluste an Menschenleben werden 22 verzeichnet. Diese Zahlen beziehen sich natürlich nicht nur auf deutsche Schiffe allein, sondern auch auf solche anderer seefahrender Nationen, also auf sämtliche Schiffsunfälle an der deutschen Nordseeküste überhaupt. Betrachten wir die Verunglückungen, die nur deutsche Schiffe betroffen haben, so finden wir in der Statistik für das Jahr 1896 folgende Daten. Der Gesamtverlust an deutschen Schiffen in sämtlichen Meeren dieser Erde zusammen betrug 79. Darunter befanden sich 35 Strandungen und 10 verschollene Schiffe. Auf das Gebiet der Nordsee mit dem Skagerrak fallen hiervon 28 Schiffe mit 36 verlorenen Menschenleben, auf dasjenige der Ostsee, einschließlich der Belte, des Sundes und des Kattegats, 20 Schiffe mit 20 verlorenen Menschenleben. Auch in Bezug auf die Verluste an Schiffen und Menschenleben, mit welchen die Schiffsunfälle verbunden waren, steht das deutsche Nordseegebiet dem Ostseegebiet im Verhältnis zu seiner Küstenlänge bedeutend voran. Besonders stark ist dort der Verlust an Schiffen und Menschenleben im Küstengebiet zwischen Eider und Elbe mit den Mündungen und Gebieten dieser Flüsse, an welch letzterem Küstenteile sich zugleich der stärkste Verlust an Menschenleben zeigt. Ziemlich groß ist auch die Zahl der verlorenen Schiffe an der Küste von Ostfriesland mit den ostfriesischen Inseln, nebst dem Dollart und dem Emsgebiet bis Papenburg, dann im Mündungsgebiet der Weser und Jade und schließlich an der Westküste von Schleswig-Holstein von der dänischen Grenze bis zur Eidermündung mit den dazugehörigen Inseln. Untersucht man das Verhältnis der Totalverluste zur Gesamtzahl der von Unfällen betroffenen Schiffe, so war im Jahre 1896 die Strecke zwischen der dänischen Grenze und der Eidermündung die verlustreichste. Ihr stand an Gefährlichkeit am nächsten die Küstenstrecke zwischen Wangerooge und der niederländischen Grenze. Dann folgt das Mündungsgebiet der Weser und Jade. Der verhältnismäßig geringste Verlust entfiel auf die Westküste Schleswig-Holsteins zwischen Eider und Elbe. Es wäre nicht angängig, von der deutschen Schifffahrt in der Nordsee zu sprechen, ohne nicht auch etwas der im blühenden Aufschwunge begriffenen deutschen Hochseefischerei zu gedenken. Am 1. Januar 1898 betrug die im Dienste der deutschen Hochseefischerei stehende Flotte der Nordsee 563 Fahrzeuge mit 94.898 Kubikmetern Raumgehalt und 3.503 Mann Besatzung. Darunter waren 117 Dampfer mit 48.027 Kubikmetern Raumgehalt und 1.185 Mann Besatzung. Der Wert der Hochseefischereifahrzeuge im deutschen Nordseegebiet und ihrer Ausrüstung unter Abrechnung von 10-25% vom Anschaffungswert betrug für 1897 etwa 12.660.000 Mark. Heute kann man nach der Begründung großer Gesellschaften für Hochseefischerei in den Jahren 1897 und 1898 jedoch einen wesentlich höheren Kapitalanlagewert annehmen. Zu den Zeiten der alten Hansa beherrschte Deutschland in Visby, Bergen, Schonen und vor allem in Island den Fischmarkt. Dann aber wurden die deutschen Fischer und Händler überall von den Engländern und Schotten, Franzosen, Holländern, Skandinaviern und Dänen zurückgedrängt. Vor 80 Jahren machte man in Bremen nach langer Zeit wieder einen Versuch, die Heringsfischerei neu zu beleben, doch konnte sich die zu diesem Behufe gegründete Aktiengesellschaft nicht lange halten, weil der Zoll für deutsche Heringe höher war als derjenige für holländische, und so ging das Unternehmen wieder ein. Später, und besonders in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurde dann von Bremen aus ein lebhafter Walfischfang sowohl im nördlichen wie im südlichen Eismeer betrieben. Im Jahre 1866 erwachte in weiteren Kreisen der Nation auch wieder der Sinn für die Förderung der deutschen Seefischerei, und zu Beginn der 70er Jahre war bereits in Blankenese und Finkenwerder eine nennenswerte Hochseefischerei im Betrieb, welche über 139 kleine Segler mit 437 Mann Besatzung verfügen konnte und je nach der Güte des Jahres Erträgnisse von 100.000 bis 250.000 Mark aufwies. Der eigentliche Aufschwung der deutschen Hochseefischerei stammt jedoch erst aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wie groß derselbe für das deutsche Nordseegebiet zur Stunde schon geworden ist, das haben wir weiter oben schon gesagt. Bedeutende kapitalistische Hochseefischereiunternehmungen der neueren Zeit sind die Aktiengesellschaft Nordsee in Nordenham, die mit 26 Dampfern und 3 Millionen Mark Kapital Fischfang betreibt, sodann eine große Herings- und Hochseefischereigesellschaft in Geestemünde, welche den Heringsfang mit 10 Dampfloggern statt mit Segelloggern betreibt, ferner neue Hochseefischereigesellschaften in Emden, in Fegesack, in Elsfleth und in Glückstadt. Man hofft damit, der großen Einfuhr von Heringen aus dem Auslande eine erfolgreiche Konkurrenz bieten und die hohen Geldsummen, welche für dieses wichtige Volksnahrungsmittel fremden Nationen zufließen, dem Reiche erhalten zu können, namentlich wenn entsprechende Zollveränderungen durchgeführt würden. Im Zeitraum von 5 Jahren hat Deutschland nicht weniger als 355 Millionen Mark für eingeführte, frische und zubereitete Seefische an das Ausland bezahlt, darunter für Salzheringe und frische Fische, meist sogenannte grüne Heringe, 330 Millionen Mark. Die Fischkutter der verschiedenen Hochseefischereigesellschaften gehen in der Regel als Flottillen von 20, 30 und noch mehr Schiffen in See. Die Dampfer sind etwa 31 Meter lang, besitzen 150 Tonnen Rauminhalt und Maschinen von 259 Pferdekräften. Etwa 8 Tage bleiben die Fahrzeuge in der Regel dem Heimathafen fern. Und es kommt vor, dass ein solcher Dampfer 30.000 Kilogramm und noch mehr Fische an den Markt bringt. Sie sind bestrebt, am Sonntag zurück zu sein. Montag und Dienstag findet alsdann die Versendung der gefangenen Fische statt, um vor Freitag, dem Haupttage für den Fischgenuss, die gesamte Beute auf die Märkte zu schaffen. Mangelnder Absatz hat ursprünglich die gedeihliche Entwicklung des Fischhandels gehemmt, sodass der Verbrauch von frischen Seefischen eigentlich nur auf die Küstenstriche beschränkt gewesen ist. Erst die fortschreitende Organisation des Fischhandels, besonders vermittelst großer Fischauktionen in Hamburg, Altona, Geestemünde und Bremerhaven, der verbesserte, mit praktisch neuen Verpackungs- und Kühlvorrichtungen versehene Transportdienst der Fische ins Binnenland und dergleichen Dinge mehr, konnten die Fortentwicklung unseres Fischhandels in gedeihlicher Weise fördern, sodass im Jahre 1896 die Bruttoerträge der deutschen Hochseefischerei in der Nordsee bereits 10 Millionen Mark erreichten. Der dauernd steigende Umsatz der Fischauktionen betrug im Jahre 1898 in Hamburg 1.295.139 Mark. In Altona 1.993.632 Mark. In Geestemünde 3.459.908 Mark. In Bremerhaven 729.946 Mark, was an diesen Plätzen einen Gesamtumsatz von 7.478.625 Mark entspricht, gegenüber 6.938.902 Mark im Vorjahre. Doch ist hier zu bemerken, dass den Auktionsmärkten auch von ausländischen Fischereien und Fischern Waren zugeführt werden. Dagegen aber ist in der Gesamtsumme ein fünfter Fischmarkt, Nordenham, nicht verzeichnet, wo Auktionen nicht stattfinden, der aber jährlich für mindestens 1.500.000 Mark Fische anbringen dürfte. Sowohl das Reich als auch dessen dabei interessierte Einzelstaaten suchen die Seefischerei in Deutschland nach Kräften zu fördern, wobei der Deutsche Seefischereiverein wirksame Unterstützung bietet. Von Reichs wegen werden gegenwärtig 400.000 Mark im Jahre für diese Zwecke aufgewendet, abgesehen von verschiedenen wissenschaftlichen Forschungen und Unternehmungen, die aus dem Reichssäckel bezahlt werden, und der Erweiterung unserer Gesamtkenntnisse von der Tiefsee, also damit auch den Fischverhältnissen dienen. Plankton- und Valdivia-Expedition. Die deutsche Hochseefischerei wird bekanntlich alle Jahre von einem Kreuzer der Kaiserlichen Marine überwacht. An Bord desselben war in den jüngst verflossenen Jahren eine Fischereischule eingerichtet, in der eine Anzahl von Berufsfischern, 1897 waren es derer 14, durch einen besonders ausgebildeten Offizier und einen Arzt Unterricht in Navigation über Wissenswertes aus ihrem Gewerbe und über den menschlichen Körper nebst Anleitung für das Verhalten bei Unglücksfällen erhielten. Dieser Kreuzer dient zugleich als Sanitätswache für die Fischer und er hilft auch den Fischereifahrzeugen, die bei schwerem Wetter in Seenot Wrack geworden sind. Für den allgemeinen Reiseplan dieser Marinefahrzeuge sind die Wünsche des Deutschen Seefischervereins angehört worden. Vom 29. März bis zum 18. November 1898 versah die Olga den Schutzdienst der Nordseefischerei. 1899 haben Zieten und Blitz diese Arbeit besorgt. Hoch klingt das Lied vom braven Mann, wie Orgelton und Glockenklang. Wer müsste nicht an Bürgers Verse denken, wenn er der Rettungsstationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ansichtig wird, die, 116 an der Zahl, allenthalben an der deutschen Meeresküste verbreitet sind. 51 davon sind sogenannte Doppelstationen, mit Boot und mit Raketenapparat ausgerüstet. 49 Boots, 16 Raketenstationen. 44 dieser Stationen entfallen auf das Gebiet der deutschen Nordseeküste, 72 auf das Gelände an der Ostsee. Seit der Begründung der Gesellschaft im Jahre 1865 sind 2510 Menschenleben durch ihre Stationen und Geräte dem grausigen Tod in den Fluten entrissen worden. Und zwar 2169 Personen in 388 Strandungsfällen durch Boote und 341 Menschen in 75 Strandungsfällen durch die Raketenapparate. Allein im Jahre 1898 bis 1899 wurden auf solche Weise 96 brave Seeleute vor dem Untergang bewahrt. Aus dem gesamten deutschen Vaterlande fließen diesem Unternehmen warmer Nächstenliebe milde Gaben zu und ein über das ganze Reich ausgespanntes Netz von Vereinigungen ist tätig, um diese Hilfsquellen nicht versiegen zu lassen, deren Totalbetrag im Rechnungsjahre 1898-1899 151.064 Mark 62 Pfennige betrug, wozu noch 87.107 Mark 81 Pfennige außerordentlicher Einnahmen hinzukamen, sodass sich die Gesamtsumme der Einnahmen in der besagten Zeit inklusive der Zinsen von belegten Kapitalien auf 301.714 Mark 20 Pfennige belaufen hat, denen 199.846 Mark 32 Pfennige Ausgaben gegenüberstanden. Seit ihrer Begründung, also in den verflossenen 35 Jahren, hat die Gesellschaft 4.674.254 Mark 37 Pfennige für ihre edlen Zwecke verausgabt. Freilich, neben diesen Aufwendungen an klingender Münze, hat es noch ganz anderer an Aufopferung und kühnem Mute von Seiten der Männer von der Worterkante bedurft, die furchtlos ihr Leben einzusetzen gewohnt sind, wenn es gilt, die armen Schiffbrüchigen aus schwerer Todesnot zu erretten. Aber diese Dinge lassen sich ja nicht in gemünztes Gold und Silber umwerten. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.